Das heißt, keiner ist dran, ne? Guck an sie. Die Letzten werden die Allerletzten sein. Tanzen wir dann zum Schluss? Zum Schlusstanz? Ja. Einer macht die Tür zu. Polonaise. Mach den Raum raus. Ja, die Schiffs. Genau. Ja, der Abgang lässt viele kommen. Kommst du auch immer beim Abgang? Eva, ist heute Morgen schon bei Isaac gekommen. Guck sie an, so sieht man aus dann. Da gehen wir nicht hin. Da gehen wir nicht hin. Wir sind loyal. Wie heißt das Wort? Nein, Eva ist naturblond. Unter ihren grauen Herren ist sie immer noch naturblond. Kriegt man nicht weg. Das ist er nicht. So, seid ihr alle bereit zur letzten Mahlzeit? Hallo. In der Schule hätte man euch schon auseinandergesetzt bis zur letzten. Die machen es mir jetzt einfach, dass ich wirklich Lust habe aufzuhören hier. Wir machen das extra. Ja, nur deshalb machen sie es. Sie sind unerträglich, damit ich es einfach habe. Keinen Abschied. Wir auch. Ich mache auch keinen Abschluss. Manche gehen vorher. Wen machen? Nachfolger. Nachfolger. Nachgeburt. Nachgeburt. Die Nachgeburt. Die nächste Nachgeburt, die hier sitzt, oder was? Eine Nachgeborene. Einer, der deine Linie hält. Da achte ich schon alleine drauf. Da achte ich schon alleine drauf auf meine Linie. Da brauche ich keinen Meister für. Wir tun dir mal was Gutes und wir geben mal was essen. Tu dir mal was Gutes? Mit dir und wir geben mal was essen jetzt. Essen gehen? Ist ja furchtbar. Biergarten. Keiner mag mich hier. Biergarten. Eine Haxe noch dazu, oder? Stimmt. Uah. Mit Kartoffeln. Rippchen, uah. Und Sauerkraut. Uah. Und Kümmel. Ja, das bist du, der Kümmel. Kümmeltorte hier. Ja, Kümmeltorte. Wo siehst du aus? Wie ein Kümmeltorte. Nee, Türke. Du siehst mehr aus wie Türke. Was? Guck mal richtig hin. Ja, ich gucke ja richtig hin, das ist ja schlimmer. Also, was ist das Thema heute? Eva, halt die Schnauze. Türkisch für Anfänger. Das Highlight. Eva schafft es 2 Stunden nichts zu sagen. Das ist die Hölle. Das Highlight der ganzen Saison. Lass doch Eva mal übernehmen. Tausch doch mal die Plätze. Die sitzt doch schon länger hier. Das haben wir schon öfter mal probiert, Plätze tauschen. Dann bin ich auch wieder das andere hin, dann bin ich irgendwie in der letzte Ecke, da haben sich alle umgedreht. In Berlin schon ab und zu mal passiert. Oder irgendwo. Klappt nicht. Ja, weil du so dominant bist wahrscheinlich. Charismatisch. Das ist noch nicht. Das ist noch nicht. Obwohl, ist er was? Ist er charismatisch? Kalimatisch. Kalimatisch. Charismatisch. Kali. Was ist das? Kalimatisch. Was hat man da, wenn man das... Streitet euch draußen. Na, ja. Meine Güte. Das wäre mal eine Frage. Streitsäcke. Nehmen wir mal hinten auf der Flust. Luft. Wir diskutieren. Zwei Hühner wollen Hähnchen spielen. Und wollen sich auf sich selbst einlegen. Warum haben eigentlich Hähne keine Eier? Haben die nicht? Die haben. Ah, nee. Blöd eigentlich, ne? Können sie gar nicht. Warum konnten sie so gut springen, weil sie keine Eier haben? Ne? Und die Krähen immer. Frag mich jetzt was, los. Sonst komme ich ins Bäuerliche. Nach dem Essen macht man immer Bäuerliche. Das machst du nur. Bäuerchen? Da legt sich Roland schon nieder, wenn ihr da anfangt. Gut. Kann der Pfarrer Braun aufwachen? Ja. Warum, wie kann der denn aufwachen? Hat er jemals geschlafen? Nein. Ja, was fragst du dann? Ja. Das wäre die Frage. Parabrahman ist ja auch ein Wort erstmal, oder? Nein, Parabrahman ist einfach Gott, ohne Gott zu kennen. Das ist der Paragott. Oder ein Parashooter. Der Shooter. Parashoot. Paradies. Nee, ist einfach ein Hinweis auf die Natur von der Natur, die keine Natur kennt. Und dann kommt natürlich das, was aus der Natur kommt. Natürlich. Unnatürlich. Gut. Noch irgendwas vom Parabrahma? Ja? Ich wollte fragen, eigentlich die Frage stelle ich nie selbst. Danke. Ich höre sie fast jeden Tag. Du? YouTube. In YouTube. In dieser iPhone. Boah. Und dann komme ich noch hierher. Man, das immer trotzdem immer wieder hört. Dieses ganze Gespräch. Ja, du denkst, es ist so eine Woodpecker-Technik. So eine Specht-Technik. Du immer auf die gleiche Stelle hauen und denkst, irgendwann kommst du durch. So eine, weil der Holzkopf ist sehr hart, normalerweise. Man braucht zwei Spechte, einen von außen, einen von innen. Ich bin der äußere Specht und du hast noch einen inneren Specht. Das ist dein Specht. Respekt. Du weißt, was ein Specht ist, ne? Ein Woodpecker. Einer, der Löcher in die Bäume macht und seine Nester reinmacht. Also er will zur Mitte kommen. Er will sein Zuhause machen. Specht. Und das ist so immer auf die gleiche Stelle. Du musst immer auf die gleiche, damit du irgendwann mal scheinbar, naja. Und du weißt nie, wann es aufhört. Es ist wie so ein Tropfen, der immer runterfällt und auf einen Stein, bis der Stein kaputt ist. Steter Tropfen hüllt den Stein. Ist das jemals kaputt? Ich meine, darum hört er das so viel, weil da ist ja immer noch möglicherweise Hoffnung. Ich höre auch nicht. Hoffnung. Ich habe das so gehört. Ah. Immer die Frau. Von dir kommt. Aber ich habe viel geweint. Also manchmal hast du mir richtig Haut abgerissen. Ja? Ja. Das finde ich gut. Wenn die Dämme brechen, heult man viel. Das nennt man Dammbruch. Damm, die Dämme. Kennst du einen Damm? Die Blockaden, wo das Wasser gestaut ist, so das Selbstmitleid hinten, wo man gestaut hat, wo man das vergraben hat und auf einmal wurden die Dämme aufgehackt und dann fließen die ganzen Tränen raus, bis sie trocken gelaufen sind. Und dann ist man trocken gelegt. Ist man irgendwann tiefer gegangen. Zu welchen und zu Lachen. Ja, wenn keine Tränen mehr übrig sind, fängt das Lachen an. Mhm. Und dann man lacht natürlich auch, man lacht Tränen dann. Ja. Dann ist das ein anderer Grund. Also du bringst doch was. Ich bin Lachsack. Aber er ist zum Heulen manchmal. Doch, das stimmt. Ich bin gern Lachsack. Jeder Ton bringt dich zum Lachen. Eine Kichererbse eigentlich. Genau. Auf der Erbse. Nee, das Gleiche, die gleiche Botschaft, die, also alles, was ich sage, kann dich entweder zum Heulen bringen oder zum Lachen. Das ist, aber keiner kann vorher wissen, was es macht. Aber es trifft immer, scheinbar. Also die Selbstironie ist schon, also der Galgenhumor, den spreche ich immer an. Das ist eigentlich immer Galgenhumor. Ja, aber erst weinst du, weil... Du hast mir alle Konzepte oder alle Ideen und Vorstellungen weggenommen, die ich mir so schön... Da wurdest du zur Trümmerfrau. Nach dem Krieg, wenn alles zusammengebrochen ist. Das Schlimme ist, man baut wieder auf. Das stimmt. Weil auch das Zusammenbrechen ist. Man kann nicht überbringen. Es bleibt nicht. Bleibt nicht, ja. Auch wenn alles weg ist, ist auch wieder ein Konzept. Das Wegkonzept. Ja. Nichts bleibt mir übrig, Konzept. Nicht zum Aushalten. Nicht zum Aushalten, Konzept. Ja. Genau. Nein, es hört nicht auf. Es wird nie ganz klar sein, also nicht ganz weg sein. Es bleibt immer etwas übrig, was wieder aufbaut. Also aus der Leere wird wieder ein Konzept gemacht. Aus der Abwesenheit kommt schon wieder ein neues Konzept von Anwesenheit. Ja, aber sobald man den Mund aufmacht, dann ist schon ein Konzept. Ja, auch wenn man es nicht aufmacht, ist auch schon genau. Was. Auch wenn man ruhig ist, ist schon zu spät. Und wenn man nicht denkt? Ist auch zu spät. Nicht denken ist ja noch schlimmer. Dann denkt man denkt nicht. Das ist doch ein Gedanke, genauso ein Gedanke wie Denken. Wie würdest du denn überhaupt wahrnehmen, dass da kein Denken ist, wenn du nicht das Gegenteil von Denken gleich denkst? Weil ich nichts denke. Ja, wer denn nicht? Niemand. Ein Gedanke denkt nicht. Wie niemand? Niemand ist auch ein Gedanke. Ah. Niemand ich ist immer, die Worte gar nicht verwenden. Niemand ist immer noch einer zu viel. Nobody ist immer noch ein Body. Ja, ich sag's dir. Man landet und dann landet man, dann hebt man wieder ab. Man landet in Nirgendwo und geht ins Jericho. Nein, kein Entkommen, ich kann es dir sagen. Du kannst alles abbauen und dann hast du nur Platz für Neubauten. Das macht Spaß. Ja, erstmal gibt es einstürzende Neubauten und dann gibt es die wieder aufgebauten Neubauten, damit die wieder einstürzen. Wenn man sich dagegen nicht kämpft, dann... Auch das Kämpfen macht Spaß. Ja, wo sind wir? Man möchte ja die Neubauten richtig bauen. Diesmal baue ich sie so, dass sie nicht wieder einstürzen. Gedämmt. Doch, man möchte richtige Konzepte, die halten, was sie versprechen. Doch, da. Man ist sehr trickreich. Die Falle ist schon gelegt. Du bist dann so schlau geworden und so gerissen, dass du nicht mehr in irgendeine Falle trittst. Du kennst die Fallen in- und auswendig. Und das ist dann die Überfalle. Nicht mehr reinzutreten ist die größte Falle. Nicht mehr zu bauen, dann baust du die nicht gebauten Neubauten. Das sind die Schlimmsten, die können gar nicht mehr wieder einfallen. Wo ist denn ein Krumm? Kein Krumm. Man ist dumm, man war dumm, man ist dumm, man wird dumm sein. Das ist dumm, dumm, dumm. Es fängt immer, wie gesagt, aus der Absolutheit fängt es dumm an, da ist der Dumme. Das ist schon, aber es ist nur dumm. Dann sich bewusst zu sein, ist dümmer sein. Aber am dümmsten ist der hier. Der ist saudumm. Dumm, dümmer, am dümmsten. Das ist, wie du dich realisierst. Ja. Und das ist das Herz, oder? Das ist das jetzt. Hier, der hier. Der Klon August. Das ist Gott in seiner Realisation. Augustus. Au, au, au. Es tut immer weh. Weil jede Anwesenheit ist eine Erfahrung von Discomfort, nennt man es im Englischen. Also unangenehm. Alles ist unangenehm. Er kann nichts annehmen. Alles ist unangenehm. Jede Erfahrung, wo Getrenntheit erfahren wird, von relativer Erfahrung, ist unangenehm, ist nicht zu ertragen. Jeder Versuch, das tragen zu wollen, ist fruchtlos, bringt es nicht, schafft es nicht. Es wird immer unerträglich sein. Es wird immer unangenehm sein. Da, wo du bist, ist unangenehm. Da, wo du dich kennst, ist unangenehm. Absolut, ich hasse jeden Moment. Ich bin unkonditionierter Hass. Ich mache keinen Unterschied. Egal wie es ist, ich hasse es. Das ist, für mich ist das ganz natürlich. Und für alle, die hier sitzen auch, wenn sie ehrlich sind. Sobald sie sind, hassen sie es. Da ist ganz subtil Hass. Hast du nicht gesehen? Wahnsinn. Total unkonditioniert. Die müssen gar nicht wissen, warum sie hassen. Die versuchen immer, irgendwas zu lieben, aber das hassen sie am meisten. Ja. Weil sie schaffen es nicht. Die schaffen sich noch niemals selbst zu lieben. Das ist das Schlimmste. Das schaffen sie auch wirklich nie. Sind alles Versager. Und das hassen sie. Also Hass von vorne bis hinten. Und warum nicht? Man ist genauso ein Konzept wie Liebe, aber Hass ist für mich einfach einfacher. Für mich scheinbar natürlicher. Würde ich so sagen. Irgendeiner, der es anders hat? Aber du merkst, der Hass macht Freude. Wenn ich sagen würde, alles ist Liebe und du musst jetzt alles lieben, was meinst du, wie die Energie runtergeht? Das wird so schwer. Ich muss lieben. Ich bin constipated hier. Nein, das nein, aber also Kundgöller Hass, hast du nicht gesehen? Schon geht die Party los. Ja, merkst du doch, sofort ist irgendwas ist da. Also eigentlich irgendwie ist so eine Befreiung im Hass. Und auch, dass es nie aufhört. Du hast gehasst, du wirst hassen. Ununterbrochen. Was ist da mit der Liebe, wo du sagst, wo Gott versucht, sich selbst zu kennen? Dadurch hasst er sich doch auch. Ja, ist doch Hass. Ja, okay. Wenn da wirklich Liebe wäre, müsste er sich doch nicht suchen. Er sucht ja nur nach Liebe, weil er sie nicht finden kann. Oder nicht? Warum sollte man sonst nach Liebe suchen, wenn sie schon da wäre? Kann ja nur Hass sein. Er möchte Hass überwinden. Aber weil er Hass überwinden will, bestätigt er eben. Das ist genau wie wenn du Frieden haben willst, schaffst du Krieg. Da ist immer nur Krieg. Allein weil die Idee von Frieden da ist. Also weil die Idee von Liebe da ist, ist nur Hass. Kommt zusammen. Konzept Liebe, alles Hass. Konzept Frieden, alles Krieg. Wunderbar. Also, peace off. Das kommt dabei raus, ja. Ist es nicht auch möglich, dass diese Eigenschaften gar nicht mit diesem Brahma zu tun haben? Die haben alles damit zu tun. Der träumt sich so. Wer soll sich denn sonst so träumen? Gibt es denn irgendetwas anderes als Brahman? Gibt es außerhalb von Brahman irgendetwas anderes? Gibt es einen zweiten Brahman? Ja, du kannst das. Das verstehe ich. Das können alle eigentlich hier. Aber die trauen sich nicht mehr. Besser stillhalten. Besser stillhalten. Wenn du einen zweiten haben willst, behalt ihn. Ich habe da nichts gegen. Das ist immer sehr eine Überraschung. Immer mit den gleichen Themen sich zu beschäftigen. Und ja. Was? Das könnte was anderes auch sein. Könnte, könnte. Hätte, hätte. Keine Ahnung. Hätte, hätte, wette, wette. Ja, was jetzt? Könnte oder wette, was? Nein, Liebe ist nominal und Liebe kann man nicht erreichen, weil Liebe kein Ziel sein kann. Weil Liebe, wenn du es aussprichst, wird es zum Konzept und dadurch wird es artifiziell. Die Liebe kennt keine Liebe und muss keine Liebe kennen. Die Freiheit braucht keine Freiheit. Frieden braucht keinen Frieden. Aber sobald da einer ist, der die Idee von Frieden hat, was? Ist Krieg da? Ist eine Idee, artifizielle Hand, also die Suche nach einem artifiziellen Objekt der Begierde, was auch immer, eine Vorstellung, Traum. Wir reden hier von Nominalität, von dem Hauptsächlichen, dem Wesen von Sein. Das kennt gar keinen Frieden, das kennt gar nicht den Namen Frieden oder Freiheit oder Schönheit oder Wesen. Das ist alles schon second hand hier. Alles schon nur Hinweise auf das, was gar keinen Frieden kennt oder braucht. Und Brahman braucht keinen Brahman, weil Brahman ist Brahman. Der kennt auch keinen Brahman in seiner Natur. Aber da, wo Brahman Brahman kennt, da fängt der Traum an von Brahman. Seine Traumfigur. Und wo er eine Traumfigur ist, ist jeder Moment was? Nicht zufriedenstellend. Da ist keine Selbstzufriedenheit. Da, wo ein Selbst ist, das wird nie zufrieden sein. Es wird immer fragen, was bin ich oder wer bin ich oder wie ist es? Ständig fragwürdig. Und das Phantom des Selbstes ist natürlich immer danach prächtig, real zu werden. Etwas, was nicht wahr ist, möchte wahr werden, aber das, was nicht wahr ist, wird nie wahr werden. Und das, was die Wahrheit ist, braucht nicht wahr werden. Das ist das Problem. Die Wahrheit braucht keine Wahrheit und das, was die Wahrheit braucht, wird sie nie kriegen. Also das Reale ist immer real und das Irreale ist immer irreal. Mehr geht nicht. Das Irreale wird nie real werden. Du hörst bei Realkauf, kannst du es kaufen. Oder Regalkauf. Das ist das Dilemma. Ja, ja. Es ist anders, als ich vorher gedacht. Es ist anders, als du gedacht hast. Das ist meistens so. Also, nochmal. Wo waren wir beim zweiten Brahman? Nee. Ja, er stellt sich einen zweiten vor. Ja. Hallo, ich Brahman, du auch Brahman? Scheiße. Es kann keinen neben mir geben. Scheiße. Darum will er ihn immer umbringen, den zweiten Brahman, das Phantom-Ding. Das tut ihm immer weh, dass er ein Zweiter ist. Aber solange er ihn umbringen will, bestätigt er, dass es da einen Zweiten gibt. Und er kann das Phantom nicht umbringen, weil es gar keine Realität hat. Furchtbar. Er versucht alles Mögliche, das Phantom loszuwerden, aber eine Vorstellung kriegst du nicht weg, weil sie gar nicht da ist. Sie hat gar keine Substanz. Wenn es wirklich ein Brahman gäbe, könnte man ihn umbringen. Das ist das Problem eines Phantoms. Du kannst nicht etwas töten, was schon tot ist. Furchtbar. Darum rede ich mal von Leichen. Wie kann man eine Leiche noch toter machen? Das ist doch der Punkt. Mehr Tod geht nicht. Und Leben ist immer Leben. Das braucht gar nicht kein Leben, um zu leben. Und das, was leben muss, um zu leben, ist schon tot. Und dazwischen gibt es keine Brücke. Auch keine 7. Brücken. Ja, in der Richtung. Man kann auch alle Brücken abreißen, das hilft auch nichts. Weil auch keine Brücke hilft. Weil auch im Mund nicht. Kronen helfen vielleicht. Du bist die Krone der Schöpfung. Kronenbier. So. Ja. So far, so bad. ist immer so weit, so schlecht. Ne? Ihr Hasser. Es ist dein lieber Hasser. Ja, alle fangen an zu lächeln. Wenn ich Liebende sagen würde, es tut so weh, die Liebe. Herz. Wer ist das? Tina Turner? Who needs a heart? When a heart can be broken. When a heart can be broken. Broken heart. Private Dancer. Ja. Kein Unterschied. Es gibt nicht dein Bewusstsein oder Brahmans Bewusstsein, es gibt nur Bewusstsein, was kein Bewusstsein kennt oder hat. Fertig. Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Brahman-Gesicht. Tja. Schuldiger. Schuldig. Sich für die Schulden lachen? Angesichts dieses... Angesichts des Todes. dieses existenziellen Dilemmas, was wir den schildern. Sollte man das Schweigen der Lämmer draus machen? Das ist das Dilemma. Im Angesicht dieses Dilemmas ist alles eine Schafherde. Brauchen wir einen Hirten? Nein, also ich wollte sagen, bisher geschah immer ein natürlich also vermeiden und weglaufen und nicht sehen wollen. So. Augen zu und weg. Ja, was aber für dich nicht geht oder... Ich gucke in die Scheiße rein. Und ja, also durch dich werde ich immer drauf gestoßen. Bei mir kannst du nicht mehr gucken. Ja, genau. Also nicht ich halte dir die Nase da rein, wo du sonst genau, aushalten also, willst. Also nicht nur nicht also weggucken, sondern auch noch... Ich drück dich voll rein. Ja, ja. Ja. Ja. Hier kannst du dich nicht verdrücken. Genau. Hier wirst du reingedrückt. Ja. Konfrontation auf erster Linie. Der Frontmann. Es heißt immer, die Front hört nie auf, weil der Krieg hört nie auf. Jetzt kommen die Rolladen wieder. Ist, also aufgrund meiner also Vergangenheit frage ich mich, ist das jetzt auch wieder ein Witz? Ein Trick von Witz. Mir oder ein Deck oder ein, was weiß ich was, oder irgendein Wollen? Na klar. Du kommst ja nicht hier um. Ja, das wäre. Naja, das Phantom hat. Jede Tendenz, die das Phantom hat, ist eine Tendenz der Vermeidung. Auch hier zu sitzen ist eine Tendenz der Vermeidung, wenn es könnte. Aber ich kann nicht mehr. Ja, weil du möglicherweise ein Punkt der Erschöpfung erreicht ist und du kannst dich nicht mehr wegdrehen. Oder egal wo du hinguckst, du kommst nicht mehr weg. Ja, aber das ist dann, nennt man dann Gnade. Aber was ist das, die Gnade? Ist das Resignation? Erschöpfung? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Es wird viel genannt, aber ich habe auch keine Ahnung. Lass dich überraschen, würde ich sagen. Nimm es nicht so persönlich, wenn du kannst. Das ist immer das Punkt, man schreibt seine Geschichte weiter und vergleicht sie mit dem, was war, was jetzt ist und wird möglicherweise daraus entstehen wird. Die Grundtendenz. Ständig auf das Geliebte schauen, das Nächste und mal gucken, was jetzt kommt. Man kümmert sich um das Ding. Man sorgt sich. Man ist ständig im Krieg, dass man das Beste für sich kriegt. Also, man will ja nichts Schlechtes. Die Intention ist immer gut für sich. Ich gegen die Welt, in dem Fall. Und was noch geschieht, das ist eigentlich noch sagen wir mal, tiefgehender. Es ist immer mehr Angst da. Und zwar einfach so. Also so existenzielle Angst. Also die ja, das ist. Wahrscheinlich kommt auch eine Depression dazu. Ja, genau, das kommt auch dazu. Wo ich gar nicht weiß, woher und warum. Also, es gibt also doch, doch, du. Außen her gibt es also keine. Du, da ist so, die Ruhe ist hinter dir her und es wird immer ruhiger, sinnloser. Ja. Man versinkt langsam im Schlamm, weiß gar nicht, was er ist. Und ob es da noch Luft gibt, wenn man tiefer geht. Kann ich da noch, kann ich da nicht. Also im Englischen depressed ist also, du kommst der Ruhe ein bisschen näher und das macht dich ganz schön depressed. Weil da ist Sinnlosigkeit. Da kriegst du keine Luft mehr. Tja. Aber trotzdem. Das ist auch verbunden mit einer also Interesselosigkeit. Also das Einzige, was noch zieht, ist ja, also. Ja, ich bin noch die Ausrede hier. Also ist einfach, also ich habe also keinen Grund. Manchmal frage ich mich, also ich weiß wirklich nicht, warum ich komme, aber ich. Warum soll es dir besser gehen als mir? Mussten die kommen. Ja, guck mich an. Ich habe jetzt extra meine Homepage, werde ich einstampfen und alles, damit ich überhaupt eine Chance habe, nächstes Jahr nichts zu machen. Ich probiere alles, aber ich bin mir nicht sicher. Ich kenne den Scheiß. Letztes Mal, ich habe angefangen, weil ich nur noch Kopfschmerzen hatte und die Energie nicht mehr ertragen habe. Jetzt fürchte ich mich, weil es mir im Moment, es geht mir Moment für Moment besser mit meinem Rücken hier. Das ist gefährlich. Ich kann wieder sitzen. Also nur noch mit. Ich habe Hitzeballon deshalb. Ich denke, ich bin eine Frau. Es wird echt gefährlich. Ich muss mich zusammennehmen, um nicht androgyn zu werden. Ich muss alles in die Hand nehmen, was ich kann. Stammhalter. Ich sagte, im Englischen heißt es, in Indien sagen sie, consciousness is a bitch. Also eine Hündin, wo du nicht weißt, was sie mit dir machen wird. Und keiner weiß, was der nächste Moment, der nächste Tag ist. Du kannst so lange mit spielen und denkst, du hast es alles geschafft und jetzt bist du durch und du hast die letzte Klarheit, irgendwas. Und dann kommt irgendwas von irgendeiner unerwarteten Seite und haut dich so in die Schnauze. Du beißt ja das Ding wieder ab da und du bist eine kleine Demenz und auf einmal ist deine ganze Erleuchtung weg. Deine ganze Erwachtsein, deine ganze Saturi in einer kleinen Schnipse. Der ganze Ballon. Wahnsinn. Aufgeblasenheit bläst ab. Boah, total blasiert. Das liebe ich, dieses alles ist möglich. Alles kann, muss, könnte sein oder auch nicht. Wer kommt um die Ecke? Keiner, Gott sei Dank. Nee, aber dann auch, dass das alles weggeblasen wird, das ganze Schwafelei, die ich jemals gesagt habe, was ich jemals verstanden habe, dieser ganze Schmarrn, der jemals in meiner Birne, in meiner Unterhose irgendwo gesessen hat. Alles, was mal hochgekommen ist, fällt in sich zusammen, um wen kümmert's? Wieder keinen. Wunderbar. Doch alle schauen, aber keiner will es wissen. Weil wegschauen geht nicht. Scheiße. Man muss immer hinschauen, obwohl man gar nichts mehr will davon. Dumm gelaufen. Was? Wenn man sagt, man soll Weg des Herzens gehen. Ja, geh doch. Wie erkennt man das? Keine Ahnung, aber geh. Was habe ich damit zu tun? Ich muss das nicht wissen. Ich hasse Herzen. Überhaupt die Wege mit Herz. Uah. Da tritt man immer auf so Pumpen. So Muskeldinger da mit Blut drin. Quatsch, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ja, noch ein Herz. So, mein Weg ist mit Herzen gepflastert. So Froschgeräusche unter mir. denen geht, dem wirkt es der friedliche Krieger. Was für ein Scheiß alles geschrieben wurde. Und wie viel Scheiß man schon gelesen hat. Oder? Und die Filme, die haben sie verfilmt, den Scheiß. Oh, oder ich ging den Weg des Darwisch. Darwisch und Darwisch und Darwisch. Ich wurde Hausfrau, hat auch nichts gebracht. Ja, so ist das. Was sagt man? Bevor es hell wird, wird es erstmal richtig dunkel. Die dunkle Nacht der Seele bringt aber auch nichts. Habe ich gehört. Johannes von Kreuz. Ja. Wer hat den da runtergeholt? Den müssten wir finden. Den sollte man in den Arsch treten. Der den da runtergeholt hat vom Kreuz. Johannes vom Kreuz, ja. So ein Spanier, das kommt mir echt spanisch vor. Ja, der ist auch Spanier, genau. Ich weiß. San Juan de la Cruz. Ja. Der hat genau diese, also von der dunklen Nacht der Seele. Ja. Ja. Tunnelerfahrung. Haben wir doch alle gehabt. Dann war wieder hell, Offenheit, bis der nächste Tunnel kommt. Und die werden immer länger. Manchmal sind sie lang, manchmal kurz, aber Tunnel. Tunnel ist persönlicher Blickwinkel, gerichtet auf Erfolg, nur mitgewinnt und gierig auf gut gehen. Tunnelblick. Und wenn nicht, der andere ist dann, oh ja, sei es wie es ist. Und dann wieder. Immer wieder, auf und nieder, durch. Und wenn man im Tunnel ist, denkt man, der hört nie auf. Und wenn man in der Offenheit ist, man weiß, da kommt der nächste Tunnel. Ja, genau. Man ist eigentlich schon wieder im Tunnel, obwohl man noch gar nicht drin ist. Eigentlich gibt es nur Tunnel. Also auch der offene Tunnel und der Zugetunnel. Und da muss man dafür auch mal nach Maut zahlen. Ja, aber nur die Fremden. Aber man kommt sich eh fremd vor überall. Warum muss man immer bezahlen? Dumm gelaufen, ne? Weil die Einheimischen, die zahlen ja nicht. Die trinken einen. Auf deine Kosten. Wieder mal dumm gelaufen, ne? Man ist ein Schaffner und schafft nichts. Im Zug seines Lebens. Und will noch ein Ticket lösen. Bei sich selber. Was muss ich denn dafür bezahlen? Da brummt er wieder. Ja. Der muss auch noch mal lernen, ne? Man muss hingucken. Ich sage dir, das Auto würde ich nicht mehr kaufen. Die Kupplung ist hinüber. So, noch Fragen von, wo kommt ihr aus? Russland. Wo, Moskau nicht? Sankt Peter. Video von Moskau schauen wir an. Ja? Ist doch lustig, ne? Seit 2007 Medizin. Ja, der größte Witz war, als ich den Dalai Lama, über den Dalai Lama gesprochen habe. Da hat die Übersetzerin, habe ich gesagt, oder Dalai Lama, my father's jeans, und die hat übersetzt, ja, die Jeanshosen meines Vaters, das nehme ich die Jeanshosen meines Vaters an. Da haben sie alle gesessen, was hat, da haben die Jeanshosen meines Vaters, das dein Vaters vom Dalai Lama dazu, dass er immer je zornig ist. Muss denn die Hosen von seinem Vater tragen? Bei Übersetzung, manchmal ist es auch lustig dann. Aber nicht immer. Ich hatte den ersten Übersetzerin, der hat da immer gesessen und hat gesagt, wer ist denn Shiva? Ist doch scheißegal, wer das ist, übersetzt hier. Was hat denn Brahman damit zu tun? Halt die Schnauze und übersetze einfach. Und was ist die Frau von Shiva? Hatten die ein gutes Verhältnis? Beten die noch? Das war eine Herausforderung für mich. Und mit der, oh Gott, zweimal in St. Petersburg und noch in Ukraine da. In. Gott, oh Gott. Wie heißt das, die Ukraine, die Hauptstadt? Kiew. Kiew, genau. Schöne Stadt, aber mit der Übersetzerin. Das ist die neue, ne? Im Mai habe ich gesehen, die kurzweilige. Ja, die ist gut. Die ist schnell. Die ist auch lustig. Die hüpft doch. Ich habe die Ultra nicht geschaut, das Video. Sie schauen anstatt Leute an, die immer zu übersetzt sind, habe ich gesehen. Die was? Sie schauen anstatt die Leute zu übersetzen, die immer. Ja, weil da, die müssen ja von ihr was kriegen. Na, Sie haben die Übersetzerin immer angeschaut. Ja, ich mache. Ich? Ja, ich hab mich immer gewundert, ja, wie die Energie immer hoch und runter dann läuft und übersetzt da. Das ist fantastisch, wenn die Übersetzerin wirklich. Allein beim Wiederholen der Worte auf Russisch. Kalaschnikow. Karischow. Spaß. Ist Deutsch oder Englisch? Englisch. Englisch. In Frankreich auch? Auch. Auch, ja. Ich spreche auch Englisch hier. Hast du es noch nicht gemerkt? Tja, so geht das. Spaß muss sein, ne? Aber ich hasse Übersetzungen. Das ist wirklich nicht so schön. Es ist so anstrengend. Aber ich kriege auch mehr Geld in Russland. Da kostet so eine Sitzung 30 oder 35 Mal Euro. Zahlen Sie es in einem? Bitte? Zahlen Sie es in einem oder nur auf jedes Mal null? Ich glaube, da sind manchmal 6 Stunden im Stück. Und das kostet dann, ich weiß nicht, um die 70, 80 Euro für einen Tag. Irgend sowas. Das sind 5 Tage. Ja. 120? Könnt ihr jetzt rechnen? Ja. Ich höre die Maschinen rattern. Das war aber eben die Rechenmaschine. Ja, es ist irgendwie, wenn man eine Woche in Russland kann man das ganze Jahr von leben, das ist nicht schlecht. Warum machen Sie keine Talks mehr 2014? Darum mache ich auch in Russland keine Talks mehr. Na, ich meine, so rechnen die. Jetzt wissen sie, warum ich nicht mehr denken soll. Ha, ha, ha, ha. Machen Sie Musik? Ich? Machen Sie Musik vor dir? Wenn ich nicht mehr reden muss? Könnte sein. Das ist das Schönste. Hast du mal gehört? Ja? Habt ihr auch runtergeladen in Russland, ich weiß. Nein, ich kann das in Deutschland machen. Echt? Wo denn? Ich gehe auf japanische Seiten. Japanische Seiten? Man kann auch Bilder anschauen. Die ganze Geschichte von ihm kann man lesen. Auch die richtigen Namen kann man rausfinden. Alles. Ja, die Musik läuft ja unter meinem anderen Namen. Renzihausen. Ja, mich wundert, dass ich jetzt noch Geld verdiene mit Musik, die ich vor 25 Jahren gemacht habe. Ist doch super. Ist auch schöne Musik. Ja? Aber in Russland kann man damit nicht verdienen, die laden alles frei runter. Ja, da muss ich dann persönlich auftreten. Japan und in Deutschland rausgekommen. Immer wieder. Ich wundere mich. Ja. Ja, früher haben sie mich mal verwechselt mit, wie heißt der? Jesser, der Free Jesser. Heinche. Heinche? Wie heißt denn der Free Jesser? Hausen, der heißt auch was mit Hausen. Stockhausen. Stockhausen, genau, ja. Stockhausen. Karl-Heinz Stockhausen oder so. Sein Sohn. Markus, war der Vater. Das war der Vater. Markus hieß der nicht. Markus ist der Sohn. Der Sohn, ja. Der Vater heißt anders. Der Sohn ist der Jesser, ne? Und der Vater ist eigentlich der Klassiker. Free Jesser. Zwölf Tonnen. Ja, Free Jesser. Der Vater ist gestorben. Was machst du so? Ich? Mach gar nichts. Der pupst in der Toilette, das macht Töne. Naja, zurück. So. Brahman, irgend noch was? Wir wollen mal wieder weg von mir. Zurück zum Wesentlichen. Das ist doch das Wesen. Ich kenne das ja alles. Hm? Eva, was sagst du dazu? Weißt du, wenn sie was sagen soll, sagt sie nichts. Aber wenn sie ruhig sein soll, dann kriegst du sie nicht ruhig. Ja, gut. Ja, das waren meine russischen Jahre. Die russische Ära. Die letzte russische Freundin. Jetzt bin ich geheilt. Kotja, Ekaterina. Die zweite. Die große. 150. Oh, gut. Ja, noch was. Was? Ich dachte, du meldest dich gerade. Ja, noch Fragen aus Russland. Du bist auch aus Russland? Ungarn. Du bist Ungarn. Ungarn. Gulasch. Kanone. Budapest. Ist das eine Krankheit? Ja. Zweigeteilte Stadt, ein Teil ist Buddha, andere ist Pest. Der eine ist Buddha, einer Pest. Richtig ausgesprochen ist Pest, Budapest. Aber Pest. Deutsch Pest. Also Pest. Pest. Ja, verpestet. Buddha verpestet. Buddhisten verpestet. Die Budapest. Buddhisten ist verpest. Finde ich gut. Müsste das Hauptquartier vom Buddhismus sein. Ja. Alle Bodhisattvas sollen da hinziehen. Haben sie was zu tun? Budapest. Da denke ich nur an Liselott Pulver. Nee, ich denke, du meinst immer Rika Röck? Nein, Piroschka. Piroschka. Nee, hat man was nicht gewusst. Das ist die Hölle, finde ich. Die kennen wir nicht auch in Ungarn. Piroschka? Also die, wie ist der Typ? Wie ist der Typ? Schauspieler. Ja, wer? Oft denke ich an Piroschka. Ja, aber der Typ, der Schauspieler. Der große. Nein. So bekannt war der nicht. Rühmann, die Leute. Na egal. Das war auch nicht Horst Buchholz. Roy Black war es auch nicht. Nein, kein Schweizer. Nee, in der Zürcher Verlobung. Ja, da war. Zürcher Torten. So, gut. Nichts mehr? Kraushaar? Du fühlst dich gar nicht angesprochen. Grau-Krause. Der Und die hinter dem Krausser? Auch nichts mehr. War das ein Todesstoß? Das ist eine Dolchstoßlegende. Wird nie stattfinden. Den Zahn muss man leider noch ziehen, bis keiner mehr übrig ist. Was macht? Ja, wenn die 10 aufhören, kommt man auf den Felgen weiter. Na ja. Ja, gut. Noch was? Ne? Der dahinter auch nicht? Irgendwas? Lange nichts von dir gehört, was machst du denn dann? Nächste Woche bin ich in Paris. Ich kann nicht weiter denken. Und dann drauf die Woche bin ich wieder in Mallorca eine Woche, Englisch Talk. Also ich hab's noch nicht hinter mir. Das ist nicht das Letzte. Ich hab das Härteste noch hinter mir, Paris. Vor mir. Die Pariser. Da hat man immer Vorsicht. Vorsicht. Da werde ich auch übersetzt. Bin jetzt schon müde. Welches Ritzel meinst du? Mit dem neuen Motorrad. Die Übersetzung. Willst du nichts anderes wissen? Der kommt doch mal nach. Ist das jetzt ein Kompliment für mich, oder? Ich könnte es jetzt als Kompliment, dass ich die alles frage, ab, oder ich kann es als das Gegenteil benutzen. Dass du mir nicht zutraust, deine Fragen zu beantworten. Könnte man auch so sehen, ne? Es kommt jetzt darauf an, wie ich gerade drauf bin. Aber ich nehme jetzt mal als Kompliment. Ist einfacher. Da muss ich nicht so lange dran arbeiten. Na gut. Ja, noch da hinten was. Du schreibst doch. Ja, da muss doch auch mal eine Frage bei rauskommen. Ich bin in die Frage gekommen. Grundsätzlich und dann ist gut. Du sparst dir das, aber es gibt nichts mehr nächstes Jahr. Du musst jetzt schon noch die für nächstes Jahr vielleicht stellen. Was wären denn die für nächstes Jahr? Hast du die schon aufgeschrieben? Nein, ich habe ja deine Bücher. Liest du auch die englischen? Französisch auch? Na gut. Russisch? Gibt es auch schon 4 oder so, ne? Doch, 4, 5 Bücher gibt es da. Meinst du, die verkaufen sich jetzt noch gut, wenn du nicht doch. Mehr... Gerade jetzt? Ja, gerade jetzt? Es wird so einen Hype geben, aber... Nein, nein, die verkaufen sich gut. Im Moment? Nee, überhaupt. Oh. Als wenn ich davor Angst hätte, dass keiner mehr meine Bücher kauft. Was kommt denn, da kommt doch eh nichts bei raus. Finanziell ist das doch ein Desaster. Ja, aber es gefällt dir, wenn du viele verkaufst. Ja, wenn das Geld kommen würde, aber kommt doch nichts. In Indien? Eva, träum doch weiter. Nee, aber es gefällt dir einfach, wenn sich mehr Bücher verkaufen als weniger. Warum soll mir das gefallen? Hätte ich mir jetzt so gedacht. Das ist deine Version von Glück. So Quatsch. Nee, bei denen meine ich nicht. Das ist ja schon Millionen verkauft. Da muss man schon Harry Potter Bücher schreiben. Verfilm doch mal eins deiner Bücher. Den was? Verfilmen. Wurde schon. Ich wurde schon verfilmt. Welches? Hm? Da gibt es einen Spielfilm. In Kroatien hat einer einen Film gedreht darüber. Über was? Ja, da haben sie mich in Tiro aufgenommen, Videos gemacht und Dinge. Jetzt gibt es einen Film über, wie heißt das, Forced Adventure. Über Suche, zwei Sucher, die über die Welt fahren und sich Karl Renz angucken. Nur Karl Renz? Ach so, mehr eine Dokumentation. Nein, nein, das ist ein richtiger Spielfilm. Und wer spielt dich? Ich spiele mich. Ach, du spielst dich? Ach so. unendlich schwierig. Die waren vor 7 Jahren waren sie in Tirol und haben da Aufnahmen gemacht und ich habe das gar nicht gesehen, dass die überhaupt aufgenommen haben. Und dann irgendwann hat einer gefragt, darf ich das rausbringen mit dir? Und Handlung und so. Du kennst mich, mach doch, was du willst. Das ist mein Standardspruch. Ich habe da schon einen E-Mail-Entwurf, der immer nur dann kommt, mach doch, was du willst. Bis ich den Film dann gesehen habe, das ist echt so furchtbar. Schon so schlecht, dass ich sind das die zwei Jungs aus Teneriffa? Nein, nein. Das ist ein Handwerker aus Kroatien, der 100.000 Euro gespartes reingesetzt, in Sand gesetzt wahrscheinlich jetzt. Hör auf, ey. Der auch Tag und Nacht mich gehört hat und dachte, da muss ich doch was draus. Und dachte, ich bin so bekannt, dass man was draus machen kann. Scheiße. Dumm hier. Ja, es ist aber, wenn es nicht gerade Spielberg ist oder so, man muss vorsichtig sein. Na gut, du wolltest wissen, was alles so läuft, ne? Man hat vor 7 Jahren da und dann kommt irgend jetzt was raus und oh Gott. Naja, so schlecht ist es auch nicht, oder? Wo kann man denn sehen? Kannst du bestellen. Machst du einfach Internet, Google, Forst Adventure, dann kommt die Homepage und dann kannst du hingucken. In Blu-ray, DVD-Qualität, alles was du willst. Super, ne? Ich mache jetzt Werbung. Ist doch nicht schwierig. Forst Adventure. Forst. Also seid ihr denn nicht alle an der Klatsche hier? Was? Forciertes Abenteuer, ja, meine Güte, was ist denn da? Forst. Forst. Forst. Eva, die Einzige, die mich verstanden hat. Das ist ja Wahnsinn. Sensationell. Sensationell. Einmal ist es passiert. Jetzt aber mit 180 durch die Kurve. Ich habe Forst. Ja, er kann ja kein Englisch sprechen. Von daher haben wir es nicht verstanden. Hier Analphabeten hier vorne. Er ist halt Englisch sprechen. Das, ja, wer weiß, vielleicht wird der Film ja noch was. Diese lesbischen Tanten hier können nein. Moment. Diese lesbischen Tanten. Ja. Das heißt auf Englisch Lesbians. Lesbians. Oh, das ist jetzt. Lesbians. Asexuell. Hört sich doch gut an, ne? Ja. Schwule Socke da vorne. Ich mag Lesbien. Ja, ich mag auch Schwule. Gott ist schwul, das ist nochmal so. Polohemden tragen noch am liebsten. Ich habe den Faden nicht. Gar nicht drauf reagieren, die schlafen von alleine wieder ein. Alles nur geträumt, alles nur geträumt. Wer weiß, wie man es macht. Gar nicht drauf reagieren. Ist der schwul? Ja. Na gut, so, weiter geht's. Hast du was aufgeschrieben? Ja, ich vergesse alles. Forst. Jetzt gucken Sie alle. Das vergesse ich jetzt nicht mehr. Bricht der Server. Ja, ich muss ja nicht mehr mit denen reden, jetzt kann ich es ja sagen. Jetzt habe ich ja keine Gefahr mehr. Ich kriege das Feedback jetzt nicht mehr, da habe ich Glück gehabt. Jetzt kann ich alle die Geheimnisse lüften hier. Die Jungs verdienen ein bisschen was. Bist du prozentual beteiligt oder bist du da leer? Ich kriege wahrscheinlich, da ist auch die Musik, die ich gemacht habe, verwende, da kriegt man immer von der GEMA Geld oder so. Ach, das ist so ein Allround-Projekt. Ja. Deine Musik, deine Sprecherei, dein... Sprecherei. Ich werde total geschlachtet. Ja, ausgeweidet. Merchandise. Ja, cool. Ach, cool. Keine Verlustbeteiligung. Bei solchen Projekten muss erstmal das Eingesetzte reingespült werden, bevor dann ausgezahlt wird. Und das dauert bestimmt 100 Jahre. Ja, aber du hast nichts mitfinanziert, oder? Jetzt fängst du wieder an, Eva zu sein. So, gut. Und Ungarn ist auch gut. Ungarn ist auch gut, ja. Ich gedacht, dass ich dein Buch übersetze und dann noch wieder nicht. Nee, lass lieber. Warst du schon mal in Ungarn? Ich war. Turks. Nee. Turks. Ungarn. Also Angebote hatte ich aber überall im Ostblock inzwischen. Aber wer will da hin? Wir sollen ja nach Moskau kommen, oder? Yeah. Wenn überhaupt. Nächstes Jahr ist auch der Moskau, Moskau, Moskau. Prag, Slowakei. Bis nach Wien bist du vorgedrungen. Da ist das ja nah genug. Ist ja gleich an der Grenze. Oder nicht? Ja, das reicht doch. Können Sie kurz mal über die Grenze gucken. Ja, gut. So, jetzt aber noch mal ran. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Hört mal. Ja. Wen was? Was habe ich? Was das sagt, Gott ist schwul. Ja, der ist schwul. Kannst du darüber sprechen? Ja, meinst du, Gott ist weiblich und es gibt einen männlichen Gott und einen weiblichen Gott? Sie ist schwach. Oder was? Der ist homophil. Oder Homophobie hat der sogar. Der mag sich nicht. Der hat Angst vor seiner eigenen Homophobie. Ist das nicht das Bild, das du als gesagt hast, den Willi machst, mit diesem Lingam? Lingam? Ja, wenn Gott sich selbst erkennt, erkennt er, es gibt keinen anderen und muss sich trotzdem weiter poppen. Muss er? Ja, kann nicht anders. Es gibt ja. Du könntest sagen, er ist noch niemals homophob, er ist ein Selbstbefriediger. Ja, ist so. Darum nennt man es ja auch Masturbation. Nee, da ist nicht alles. Es gibt nur ihn. Da ist nicht alles. Ich meine, du würdest dann sagen, er ist alles und nichts? Nee, er ist weder alles noch nichts. Das wäre noch was. Dann hat er das Nichts mit dem Allem, was am Gange. Dann durchdringt das Nichts das Alles. Das hört sich nicht schlecht an, ne? Und aus der Durchdringung kommt wieder irgendwas raus, so ein Scheiß. Ja? Wir können mal ein T-Shirt machen, Gott ist schwul, mal gucken, was dabei rauskommt. Was bei dem nächsten Moskau-Talk in Russland. Ja. Gut hin. Gut hin. Gut hin. Obama ist der Satz. Obama. Naja, es ist wer, wenn der Vater mit dem Vater. Das ist Himmelfahrt. Dann ist Himmelfahrt. Nein, eigentlich Selbstbefriedigung ist die Art und Weise, also der Versuch der Selbstbefriedigung ist die Art und Weise, wie sich Gott realisiert. Ständig auf der Suche nach Selbstbefriedigung. Das Selbst in der Suche nach Selbstbefriedigung. Und es hört nie auf. Es wird nie befriedigt sein durch das, was es tut oder nicht tut oder erfährt. Also ein unendliches Selbstbefriedigen, aber durch das Befriedigen nicht befriedigt werden. Und doch kann es nicht aufhören. Auch wenn du das weißt, dass es da keinen Frieden durch erreichbar ist, kannst du nicht aufhören, dich selbst zu befriedigen. Das ist wie ein Zwang, ne? Das ist die Natur der Verwirklichung. Das ist einfach, wie die Wirklichkeit sich verwirklicht. Und ist auch das, der Schöpfungsgedanke. Das was? Der Schöpfungsakt. Ja, das ist, darum nennt man es Schöpfungsakt. Das ist ständige Selbstbefriedigung. Aber das Selbst, das sich selbst durch, in der Vorstellung durchdringt. Also ein vorgestelltes Selbst durchdringt eine andere Vorstellung von sich selbst. Immer wieder. Also das Lingam ist eine Vorstellung, der Raum ist eine Vorstellung und dann, was aus der Durchdringung des Lingams im Raum der Vibration entsteht, ist eine Vorstellung. Also aus der ersten Folge kommt folglich das. Also durch Durchdringung ist eine Traumdurchdringung, aber auch im Traum durchdringt sich das, was träumt, sich selbst. In allen möglichen Durchdringungsakten. Und durch jeden Akt kommt eine andere Schöpfung raus, also ein anderer Moment raus, oder? Andere Vibrationen, die andere Informationen wieder projizieren. Also jeder Akt ist ein anderes aktuelles Ereignis. Darum heißt es aktuell. Und es ist an sich rein im Geist. Der Geist, der sich durchdringt. Und ständig sich böse sein will, aber nein, er schafft nur Gutes. Der arme Geist. Der möchte böse sein. Der möchte ja umbringen, der möchte ja zerstören, der will ja nicht schaffen. Er will ja umbringen eigentlich, der Geist. Shiva will einfach immer alles zerstören. Aber was macht er? Indem er zerstören will, baut er es erst auf. Also Dekonstruktion ist Konstruktion. Und Konstruktion ist Dekonstruktion. Und immer wieder, der Moment wird abgebaut, aber indem er dem abbaut, baut er den nächsten auf. Also Zerstörung ist Schaffen und Schaffen ist Zerstörung. Damit der Nächste kommt, muss dieser weg. Ein- und Ausatmen. Pam, pam. Ping, pong. Tja, hört sich doch gut an, ne? Oder auch nicht. Oder? Oder immer oder? Ja, habe ich keine Ahnung von. Sag das doch einfach ohne oder. Fertig. Sag nochmal. Alles klar. Kann man stehen lassen. Steht für sich alleine. So. Lassen wir es so. Oder nicht? Willst du was dann machen? Du kommst auch mit dem Oder. Was? Wer? Ich habe kein Oder gemacht. Oder? Gerade Oder. Ja, aber nicht nach der Aussage. In die Richtung. Macht doch nichts. Sie ist die nice Grenze hier. Nee. Bezogen aber auf das. Nee, Richtung. Ich habe nur gefragt, ob sie Oder hat. Du hörst nie zu. Ich hab sie du hörst genau nur gehört. Auf. Ja, du hast mit dem Auge gehört. Ich bin dabei. Ja. Ich bin dabei. Dabei. Jetzt spricht es auch noch Russisch hier. Dabei. Was heißt dabei? Los. Los jetzt. Mach ran, mach hinne. Dabei. Ja. Haben Sie auch Vorlesungen gemacht für Kinder in der Schule? Ja. In Indien. Furchtbar, sage ich dir. Also wer wirklich mal seinen Scheiß wiederhören will, der geht nach Indien in eine Schule mit 100 Kindern, wo dann der Lehrer sagt, was hast du denn den Kindern hier zu sagen am Arunachala? Und dann sagst du irgendeinen Scheiß, ihr seid ja schon in der Gnade vom Arunachala, bla bla bla, ihr habt schon hier, weil ihr hier seid, schon gute Karten und so. Und dann, wenn du dann den Satz vollendet hast, dann wiederholen 100 Kinder das, was du gerade gesagt hast. So. Überlegst du dir den nächsten Satz? So bestrafen sie den Lehrer. Ja, und dann weißt du erst, was für ein Scheiß du gesagt hast. Aus 100 Kindern, nun dann hörst du den Scheiß, der gerade aus deinem Ding da gepostet, aber in der Gewalt und Lautstärke, die schreien das da so raus. So. Wir sind, I'm not sure it's a blessing of blablabla. Dann bist du ganz klein. And Ramana is watching over you. Du versuchst dein Möglichstes damit, so leicht, sanft, aber dann kriegst du die volle Ladung. Volle Breitseite. Hilfe. Also das mache ich nicht nochmal. Nee. In Europa vielleicht. In Russland könnte ich das machen. Wenn Sie da sind, die Kinder schon in der Früh. In was? Ein Singen. Ein Singen? Ja, am Singen, da ihn siehst. Macht das Sinn? Ja, das Sinn macht. Nee. Nee. Du kannst ja mal probieren, wenn ein Kind das, lässt du die CDs lauter den ganzen Tag laufen. Bei Babys hilft, die schlafen gut. Hunde schlafen gut. Alle, die mich nicht verstehen, schlafen gut dabei. Manchmal auch wir, die verstehen. Das ist aber jetzt verständlich, ja? Sehr tiefgründig verstanden. Ich höre, aber ich verstehe nicht. Ja. Ich denke schon, das ist was anderes. Können Sie was über Zeit erzählen? Über was? Über die Zeit. Was da habe ich keine Zeit für. Haben Sie schon in diesem Jahr? Doch. Nächstes Jahr haben wir keine Zeit mehr. Ich fühle mich gerade so, als wenn ich im nächsten Jahr bin. Ich bin meiner Zeit voraus. Ja, Zeit ist ein anderes Wort für Zweiheit. Ich lasse es alles. Also Sekunde heißt der Zweite. Also die kleinste, was auch immer, von einer Zeitmessung ist Sekunde und das ist das Zweite, wo es eben Zweiheit entsteht. Dann gibt es in Indien eben diese berühmte Split Second. Also wenn man das Zweite zerschlägt, indem man isst, was man isst. Die einzige Möglichkeit überhaupt, die Zeit zu zerstören, ist zu sein, was du bist. Das nennt man Split Second. Also das Zweite erschlagen, also die Illusion von Zweit erschlagen, indem du einfach nur bist, was du bist. Ist also nicht, dass etwas passiert in einer Split Second, sondern da zerschlägst du allein, indem du bist, was du bist, die Idee von Zweiheit. Meinen Sie diese gespaltene Sekunde? Nein, es ist nicht gespaltene Sekunde. Nee, ich habe doch selber gesagt. Du bist aber schon, das. Oh. Wenn du sagst, meinen Sie die gespaltene Nein, ich Sekunde? Ich wollte noch weiter meinen Satz vorsetzen. Ja, aber das ist ja schon falsch angefangen. Aber du willst ja mal Deutsch sprechen lernen. Dann müssen wir dann auch gleich zu Anfang drauf reingehen. Aber es gibt zum Beispiel, der Papaji hat da viel von gesprochen, also dieses Split Second. Nein, ich meine, das ist ein berühmter Tralala von Lucknow. Und das war für ihn so eine, der hat ständig über Split Second geredet. Da haben sie gesagt, wie du jetzt dann natürlich angenommen, es wäre in einem Bruchteil einer Sekunde eine Erkenntnis. Ist es aber also nicht. Also zum Beispiel, was man über, also im Krieg, das passiert oft. Im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, Leute, die das erlebt haben, haben es beschrieben. Was? Dass die Sekunde quasi unendlich lang wird. Ja? Dass sie, meinen Sie das? Nein. Dass man so in dem nein. Moment ist. Nein, nein. Heißt, ich meine nicht im Konzentrationslager sein und keine Zukunft haben. Nicht in der Frontlinie sein und alle werden um einen getötet und es ist auf einmal diese Stille da, wo gar keine Zeit mehr existiert. Das ist zeitlos, das meine ich nicht. Das ist nicht das. Aber zeitlos? Nein, das ist aber nicht, das ist einfach, keine Zeit ist genauso wie Zeit. Das ist einfach nur zwei Ideen. Das ist zwei verschiedene Sachen, die eben auch Zeit sind, weil Verschiedenheit ist Zeit. Keine Zeit ist verschieden von Zeit und damit ist keine Zeit genauso Zeit wie Zeit. Also zwei verschiedene Wahrnehmungen von. Ja, aber das ist eben verschieden. Idee oder von keine Idee, ja, aber das ist auch eine Idee, keine Idee. Jetzt machst du, du bewegst dich einfach in der Spaltung von Zweiheit so oder so. Aber danke. Aber bitte. Nein, ich wollte nur sagen, es gab dann Leute, die waren 10, 15 Jahre mit diesem Papaji, mit diesem Guru zusammen und der hat immer spürt, und die haben das genauso verstanden wie du, weil die haben das als Bruchteil einer Sekunde, wo etwas passiert, eine Erkenntnis und dadurch etwas passiert. Und er hat das nie so gemeint. Er hat wirklich, wenn ich eben, dass man allein indem man isst, was man isst, und wo man absolut, da ist eine absolute Abwesenheit von überhaupt, von Zeit oder Nichtzeit. Es gibt noch niemals die Idee von Zeit oder Nichtzeit oder irgendetwas, in dem du bist, was du bist. Was weder noch ist, was du dir vorstellen kannst. Allein dadurch zerschlägst du überhaupt die Idee von Zweiheit. Allein in dem du bist, was du bist. Das hat keine Konsequenzen. Das hat nicht dann dadurch, dass dann Stille entsteht oder so, dass irgendein Vorteil entsteht. Es ist einfach nur, dass du bist, was du bist. Mehr nicht. Ohne Konsequenz. Ohne dass du, weil jetzt im Moment erwartest du durch eine Split Second, dass dann dadurch eine Stille, ein zeitloses Sein, in Ruhe wandle ich dahin, in Erkenntnis meiner selbst oder anderer. Nein! Da wird nicht drüber gesprochen. Ja, noch Fragen darüber? Hau den Lukas. Ich weiß, es ist nicht, es ist, weil dieser blöde Verstand möchte natürlich etwas verstehen und durch das Verstehen einen Vorteil haben. Das ist seine Dynamik und das ist seine Konditionierung. Was soll er machen? Ich habe da nichts gegen, aber ich sage dir nur, der Verstand wird nie da sein, wo das ist, was du bist. Und der Verstand hat nie was verstanden, weil es ist schon, der Name Verstehen ist schon verrückt. Versagen. Verheiratet sein. Versprechen. Fair ist immer negativ, also ist aber nicht genug negativ. Ist immer schon ja, verlaufen, verjodelt, verliebt. Verliebt ist das Schlimmste. Vertrauen. Ist es so, wenn ich mich einfach nur wahrnehme? Also schon zu spät. Okay, wie sage ich denn anders? Also ich probiere es. Jetzt erklären, wie ich das verstehe. Obwohl ich verstehe schon wieder falsch. Ja, ich war schon verloren. Mach dir nichts draus. Einfach nur so. Ist schon zu spät. Einfach nur wahrnehmen. Alles schon zu spät. Wahrnehmen. Alles zu spät. Präsenz ist schon zu spät. Anwesenheit ist zu spät. Ja. Ist schon zu spät. Was ist nicht zu spät? Das, was nicht zu früh ist. Was ist nicht? Keine Ahnung. Aber das ist, was du bist. Und das hat absolut keine Ahnung von dem, was es ist oder nicht ist, weil es braucht nichts, um zu sein. Aber die Anwesenheit muss anwesend sein. Und die Abwesenheit muss abwesend sein. Also weder die Anwesenheit noch die Abwesenheit ist das, was du bist. Also das ist noch nicht benennen kann. Und das ist schon wieder eine Benennung. Weder kannst du es benennen noch nicht benennen. Weil wenn du sagst, ist das, was man nicht benennen kann, dann trennst du es schon wieder von dem, was du benennen kannst. Schon zu spät. Es ist sehr diffizil. Aber wir kommen uns ja langsam in die Quere. Quereinsteiger. Der Zug schon fährt, springen Sie noch drauf. Ist das ein guter Zug? Stört es den Zug? Appenzeller. Meinst du, wenn ich jetzt die Annahme hier hätte, irgendeiner von euch könnte das verstehen, was ich hier, meinst du, ich könnte so lange darüber reden? Wenn es wirklich eine Möglichkeit gäbe für irgendeinen, dass es durch Verstehen verstehbar wäre, Dann hätte ich schon alle erschossen hier. Ich kann nur so lange darüber reden, weil ich weiß, es ist unmöglich. Es hat gar keine Chance hier. Ihr werdet unendlich versagen, ob ihr wollt oder nicht. Und der hier ist nicht besser dran. Hier sitzt der absolute Versager wie da. Der absolute Versager spricht zu absoluten Versagern. Wenn überhaupt der subtilste Unterschied, hier kümmert es keinen und da kümmert es wen. Mehr nicht, aber die Natur ist nicht verschieden. Kümmerlinge. Wunderberg. Wunderberg. Ja, geht's. Werbung. Werbepause. Wurfbräuhaus. So. Oktober. Das. Radetzky-Marsch. Da, ja. Ja, es gab also keinen, der nicht zu spät war. Im Traum, alles was im Traum ist, kommt zu spät. Auch wenn du zu früh kommst, kommst du zu spät. Das ist das Schicksal. Das, was zu spät ist, ist das nicht in dem auch? In wem? In was? Ja, keine Ahnung, wie man es nennt. Du könntest sagen, alles was du jetzt wahrnimmst, ist ja eh schon Vergangenheit. Also zu spät. Alles, was du jetzt verstehst, und es ist schon zu spät. Alles zu spät. Auch jetzt ist zu spät. Also auch die Kraft des Jetzt ist zu spät. Gehört es nicht dazu? Bitte? Gehört es nicht dazu? Wozu? Willst du wieder was vermischen? Nein. Es ist doch so. Es gibt die Trennung im Traum. Wo gibt es sie denn nicht? Zu sagen, es gibt keine Trennung, trennt ja schon wieder. Also versagst du schon wieder. Ja, ist doch super. Egal, was man sagt, ist scheiße. Ist super. Ich finde es herrlich. Und es gibt kein Wort der Weltgeschichte, keine Phrase, kein Satz, goldener Satz der Esoteriker, irgendwas, der jemals die Wahrheit überhaupt in einer Nuance getroffen hat. Das ist doch das Super. Du kannst sagen, wenn scheiße, was du willst. Und es ist alles scheiße. Gott sei Dank. Ah, das ist doch Freude. Eierkuchen. Warmer Regen für die Seele. Ich bin scheiße. Ha! Fertig. Und es wird nicht anders. Wenn es besser wird, ist immer noch scheiße. Wenn es schlechter wird, auch scheiße. Super. Wenn es gar keine Möglichkeit gab in irgendeiner Vergangenheit, dass jemals einer die Wahrheit kannte, dass es jetzt keinen gibt, der die Wahrheit kennt und niemals einen geben wird, der die Wahrheit kennt, du eingeschlossen, wen kümmert der Scheiß dann überhaupt? Ja, wunderbar. Aber die Möglichkeit, dass du an irgendeinen glaubst und irgendeinen Mohammed und Tralala und Jesus, der jemals dachte, er hätte die Wahrheit gefunden, das lässt dich doch leiden. An der Möglichkeit, dass du sie finden könntest. Dass es jetzt einen Guru gibt, der dir vorgaukeln möchte, er weiß, wer er ist. Ein realisierter, rasiert oder unrasiert. Das ist die Hölle. Allein die Möglichkeit, dich kennen zu können, ist die Hölle. Und dass dann da einer sitzt und dir vorgaukelt, dass es möglich ist, der Arschloch. Alle einen in die Schnauze und in die Untertasse janken. Wow! Oh, hau rein, da kommt er. Zum Abschluss noch einen auf die Rübe. Kopf ab. Alten Wichser. Senne. Senna Unlimited. Senta Bergers. Was ist schlimmer? Alles Spaß. Dann kommt wieder, die können doch auch nicht anders. Dann wollen sie sich wieder mit entschuldigen, dass sie auch noch so dumm sind, denen zuzuhören. Ich kann ja auch nicht anders. Ja, der kann ja anders. Sind wir nicht alle ein bisschen dumm? Wir tun nur alles das Beste. Wir wollen doch alles nur das Beste für alle. Ich besonders. Läuft einfach so ab, gell? Ja. Ich will nur abhängen. Ja. Und dann setzt man mir die Blumen um den Hals hier. Ist das herrlich, ne? Tschüss. alle weg mit, alle Tabula Rasa, alle in eine Tonne und alle Benzin drauf und anstecken. Glück auf. Deckel drauf. Dackel drauf. Dackel drauf. Da geben, dann machen wir einen Dackel drauf. Bei dir was bestellen? Dackelei. Also wenn es wirklich was nützen würde, würde ich sie echt alle erschießen. Ja, machen. Aber nützt ja nichts. Aber macht Spaß. Aber wenn es sein soll, wenn es Spaß ausmacht, macht ja keinen Spaß. Das macht ja noch niemals Spaß. Sie sind es ja noch niemals wert, eine Kugel zu verschwenden. Überhaupt einen Abdruck zu machen. Das ist ja schon eine Anstrengung, überhaupt hinzugucken. Zu ziehen. Ich meine, wenn ich jetzt nicht Freude hätte, mich zu erregen, werde ich ja gar nicht drüber überhaupt ausschweifend sein. Du liebst es, du liebst es. Ich schweife gerade wieder ab hier. Ein bisschen. So ungefähr. Ja, aber das ist der Hinweis darauf, um zu sein, das Ganze muss, wenn überhaupt, weg, indem du siehst, es muss nicht weg. Nichts muss weg, nichts muss gehen, nichts muss kommen, um damit du sein kannst, was du bist. Kein Verstehen muss kommen, kein Missverstehen muss gehen, kein Guru muss geschossen werden, kein irgendetwas muss untergehen. Die Titanic wird neu gebaut, fertig. Das ist ein gutes Beispiel. Das Scheißding ist untergegangen, jetzt bauen sie es neu. Wann? Jetzt, bin schon dabei. In Australien, Milliardär baut 200 Millionen, baut es nach. Ja, nur original. Und die Tickets sind schon alle verkauft. Für die Überfahrt. Gleiche Route, gleiche Route. Gleiche Besetzung. Der gleiche Eisberg ist schon bestellt. Wird schon gleiche Route, gleiche Besetzung. Die gleichen Rettungsboote, die nichts bringen. Okay. Super. Mit dem Kostüm. Da gibt's einen neuen Film. Oh. Die Kamera ist gleich dabei. Live-Übertragung. Dann sah noch einer, die Dummheit hat, könnte man besiegen. Oder dass Leute jetzt in Dings rein wollen, die wollen zum Mars und wir haben keine Chance wiederzukommen. Und es gibt schon über 1000 Bewerbungen. Wahnsinn. Die haben keine Chance zurückzukommen. Ja, weil es dauert viel zu lange, bis sie überhaupt da sind. Dann sind sie schon tot. Die kommen nicht mehr an. Da werden Pärchen hingeschickt und die Enkel kommen an. Aber die hat wieder keiner gefragt. So wie immer. Die Eltern machen Kinder und keiner fragt sie, was aus ihnen wird. Man schickt sie auf den Mond. Von Grund auf. Doof, ne? Hat schon jemals einer ein Kind gefragt, ob er kommen wollte? Nee. Mich hat keiner gefragt. Mich haben sie nur gemacht, damit sie heiraten durften. Scheiße. Am 21. Geburtstag meiner Mutter. Haben sie geheiratet? Da fängt immer mein Kreuz an, weh zu tun. Immer am 1. März. Vor 5 Jahren schon. Am 1. März habe ich einen Vorfall gehabt. Immer beim Geburtstag meiner Mutter. Da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Karmische Versteckung. Karmische Versteckung. Kaum denke ich an meine Mutter in der Nacht und Geburtstag. Oh Gott. Bücke ich mich beim Zahneputzen und schon knackt das Ding. Ja. Immerhin ist Osho 3 Wochen später erleuchtet worden. Ich habe keinen Dankesbrief gekriegt. Ja. Karlsager. Keiner wird gefragt. Ne? Nur bei der Trauung. Darum trauen sie sich. Dann werden sie gefragt, willst du diesen Mann zu deinem ewigen Befruchter? Dein letzter Befruchter? Alleinigen Befruchter? Willst du ihm auch immer zur Verfügung stehen? Auch mit Freude? Weil das war noch im Gesetz bis in die 80er. Gab es Eherecht, da musste die Frau nicht nur zur Verfügung, sie musste auch mit freudiger Miene, mit Freude dabei sein. Das stand im Gesetz. Nicht nur einfach hinlegen und Augen zu und durch. Nein, sie musste auch noch Willigkeit zeigen. Ja, mein Schatz, das war Ehepflicht. Wir sind echt zu spät geboren. Früher gab es noch wirklich Gründe zu heiraten. Heutzutage. Kennst das Recht noch, ne? Ja, es stand sogar im bürgerlichen Gesetzbuch. Bis in die 80er. Muss man sich mal vorstellen. Steht es immer noch drin, ne? Der Priester auf der Kanzel predigt immer noch, gehst du zum Weibe, vergiss nicht, dass sie sich freuen muss. Nicht die Peitsche. Ihr Kinderlein kommt, steht dann über dem Bett. Über dem Priesterbett natürlich. Da kriegt das eine ganz andere Bedeutung. Muss man sich mal überlegen, ihr Kinderlein kommet. Auch all. So Krippe. Ist es nicht alles pervers? Aber es macht Spaß, oder? Wenn man nicht gerade dabei ist. Naja, so als Bachelor. Gut. Antonia, ja. Alles okay? Alles okay. Aber das, was du vorhin gesagt hast, das fühle ich immer am Ende, dann am letzten Tag, ich habe gar nichts verstanden. Dann sei doch froh drüber. Du musst doch nicht wissen, warum du lächelst. Die Augen leuchten, du musst doch nicht wissen, warum wir leuchten. Reicht doch. Muss man das auch noch verstehen dann? Man will es ja nur verstehen, damit man es behalten kann. Also es klappt eh nicht. Dann sitzt man nächstes Mal, was habe ich da? Was? Und schon werden die Augen wieder trübe. Mit frohen Herzens genießen und weg. Der Klappstuhl geht morgen wieder nicht auf. Man klemmt sich wieder die Finger. Heute geht alles wie von alleine, aber morgen klappt es wieder nicht. Ja, Schweiz. Kommt Schweiz vom Schwitzen eigentlich, glaube ich. Was? Das wissen sogar die Schweizer nicht. Ich glaube, das kommt von den Bergen, weil man immer schwitzt, wenn man hoch und runter läuft. Das ist ein Kanton. Ja, aber warum heißt es Schwitz? Das heißt nicht Schwitz. Oh. Ich weiß, wir hatten bei uns im Stall immer im Winter für 3 Monate einen Schweizer, der die Kühe gemolken hat. Warum waren für mich die Schweizer immer Melker? Also muss irgendwas vom Melken mit Melken zu tun haben. Fremdarbeiter. Sie kam bei uns im Norddeutschland, bei Hannover waren die bei uns im Stall und hat gemolken. Das waren solche Männer. Mittelalter waren sie Reisleute. Ja. Ja, aber die waren immer Melker, jetzt melken sie die Banken. Ja. Die Bankiers sind jetzt die Melker, die die Weltbank, Weltmelkt. Die Weltmärkte. Bankenmärkte. Das ist ein eigenes Casino. UBS. Zürcher Versicherung. Ach ja. Willst du auch ein Stück Schokolade haben? Nee. Das Ich will mir meine, will mir mein Scampis nicht verbrauchen. Kommen die immer noch? Die kommen immer noch. Die gehen noch alle in den Kopf. Mal runterspülen? Nee. Ich bleib da doch beim stillen Wasser. Ach ja. Ja, die einzige, die ich anschaut, wäre ja vom Traualtal, da noch Männlein oder Weiblein, keine Ahnung. Ja, wenn du gefragt bist, mit denen irgendwie was zu unternehmen. Von dem? Gaudama. Nee, wenn du dich fragen musst, mit der Frau da irgendwie oder mit dem Mann zusammen. Woher kommt das? Keine Ahnung. Ja, vom Traualtal, wenn der Pfarrer fragt, willst du irgendwie? Keine Ahnung. Ach so. Und dann musst du der sagen, ja, Frau. Dann geht doch trotzdem in Frieden, oder was? Oh, oh, oh. Ja. Besser? Nee. Ja, das ist Leistung, wa? Trotz nicht wegen. Kommt Television aus Schweiz. Wilhelm Television? Ja, Wilhelm Television. Nein, Tell hat das zwei L. Ja, darum. Ja, nein. Ich glaube, Television hat auch zwei L. Television. Oder nicht? Television. Television, das geht doch gar nicht. Tele. Ja, Telle. Telle. Ja, nein. Mit einem L. Andere Telle mit zwei L. Ja, wir sind da nicht so genau. Ich sowieso nicht. Ja, dann ist es. Aber ich bin schon Renz, ich brauche keine Differenz. Schon Renz genug. Da ist schon Renz genug drin. Da gibt es keine Karenz. Es gibt auch keine Konkurrenz dazu. Oh, das ist gut. Muss ja nicht sein. Nee. Ich kenne auch keine Toleranz. Null Toleranzgrenze. Da kommt kein Toller rein, wo Renz ist. Du bist ja vielleicht. Ja. Das sind in Indien nennen sie die Luzifer, die Teufel, die Verführer. Ja, ja, das habe ich schon. Ja, ich bin einverstanden damit. Ich meine, ich kann das nachvollziehen, jetzt wenn ich es fühle, so, dass sie wirklich keine Ahnung haben manchmal. Oder dass manchmal? Dass sie nicht wissen, wovon wir reden. Ich auch aber, nicht. Ja, okay, wir alle nicht. Aber zumindest sage ich es dir. Eigentlich ist mir das auch. Also, einen gewissen Punkt wichtig, aber was ich finde, ist doch, oder was ich für mich wahrnehme, dass ich doch das Gefühl habe, in einem gewissen Rahmen spüre ich mehr Frieden oder mehr Frieden. Ja, aber was ist das für ein Frieden, den man dir geben kann? Das ist eine Abhängigkeit. Ja, weil du dann abhängig bist von dem Frieden, den man dir geben kann, in der Präsenz von so einem Typen. Ich fühle das so, als wäre das nur eine Was? Hilfe oder Erinnerung an das, was ich hier. Aber wenn das so wäre, dann müsste es ja immer bei dir bleiben. Dann müsste es, wenn du weggehst, auch noch da sein. Ist es auch manchmal. Ist es aber auch dann vergeht es wieder. Ja, aber dann geht es wieder weg. Also kann es nur ein temporäres Ereignis sein. Ja, es kann nicht der Frieden sein. Es kann nicht der Frieden sein, nachdem du dich sehnst. Nee, ich denke auch, dass da was dahinter ist. Aber es ist dahinter? Ja schon mal etwas. Das ist so, du gehst zur Nutte und denkst, irgendwann muss ich nicht mehr bezahlen. Jeder Mann denkt, ich bin gut genug, damit ich irgendwann mal nicht mehr zahlen muss bei der Nutte. Da muss doch was, ein bisschen Vorspiel sein oder so. Nein, ich sag dir, wenn wirklich Gurus was verändern, dann guck dir Indien an, wie Indien aussieht. Ganz ehrlich, ob der Frieden und ob die Gesellschaft sich da irgendwie eine bessere ist oder irgendwas, ob die Menschen und ihre Lebensqualität anders ist oder was. Nichts ist da, ist wahrscheinlich schlimmer als überall anders. die Katastrophen und die Umstände, die Menschen leben müssen und so, was die Gurus, haben die irgendeine Relevanz da? Dann bist du jetzt ganz egoistisch für dich, dass du als Bester da hingehst und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von so einem Typen da kriegst und ein bisschen mehr Frieden schaffst, aber weil du gerade mal aus Europa weg bist und in Indien bist und es ist eh alles fremd und deine Geschichte ist in Europa und du fühlst dich da ein bisschen freier oder so. Es gibt so viele Umstände, die das schaffen, dieses sogenannte kleine friedliche Gefühl. Und das verführt dich dann immer mehr, als da wär's und da ist es dann nicht und die schaffen das. Geh doch irgendwann zum... Denke ich so nicht, weil ich habe die Momente auch mal im normalen Leben, sagen wir mal so. Aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, also was? Vielleicht ist es eine Illusion oder... Es muss Illusion dass, sein. Dass ein bisschen nach dem Ja, das ist ja der Trick, die Falle, dass du erfährst und dann wieder hinterherhechelst und wieder haben möchtest. Aber wie was? Ist es jetzt besser oder nicht? Ja, das ist schon. Das ist aber doch wie wenn man mit verschiedenen Frauen schläft und mit verschiedenen Männern. Mein einer ist besser als der andere und dann vergleicht man das. Was ist denn das für ein Vergleich? Da ist es manchmal besser, dann ist es wieder Ding. Das ist doch wieder Leichenvergleiche, Momente, temporäre Abläufe, die dann verglichen werden mit anderen. Was ist das denn? Traumzustände, die man vergleicht. Mehr ist es doch nicht. Und Vorlieben. Es sind doch Vorlieben. Ja und? Das hat doch keine Relevanz. Du hast Vorlieben und da wird es bedient und da nicht. Deine Vorliebe ist Frieden. Für einen anderen ist Krieg Vorliebe. Da gab es einen Typen beim Wald, ich war 95 mal da, da war ein Typen aus dem Vietnamkrieg, ein General, der saß da und man brach es aus, ich muss es jetzt mal sagen, ich habe mich nie so friedlich und so wohlgefühlt in der größten Schlacht, wenn sie um mich herum donnerte und Leichen flogen und irgendetwas. Das war mein friedlichster Moment. Und dann rollten seine Tränen, weil er das erste Mal wirklich zugegeben hat, dass der Krieg ihn befriedigt hat. Das war seine Vorliebe, sein Umstand. Und der andere braucht was anderes. Also es ist nur eine persönliche Vorliebe, mehr nicht. Mit Konditionierung, die dann was bringt. Aber es hat doch nichts mit dem Frieden zu tun, nachdem du dich sehnst. Es ist doch nicht, es hat doch keine Relevanz. Es ist so eine kleine persönliche Geschichte von doch, es ist vollkommen schlimm. Es ist furchtbar. Überhaupt deine Aufmerksamkeit drauf zu regen, ob man jetzt einen Pups von rechts oder links kriegt. Und ob der Frieden irgendwo im hinteren Ohr stattfindet oder in der linken Leber irgendwas fummelt oder so. Oder im äußeren irgendwas. Ständig dieses selbstverliebte Beobachten von seinen Zuständen. Ist doch furchtbar. Yeah. Diese egozentrische Scheiße, die man ständig mit sich rumschleppt und seine Vorlieben, die man Tendenzen, bah, meine Güte. Und dann noch sagt, der Guru ist gut und der ist vielleicht nicht so gut, weil bei dem spüre ich das, bei dem nicht. Ständig Vergleiche ziehen und dann, ach Gott, da kaufe ich einen, da nicht. Ich kaufe Bio, ich kaufe da, real finde ich nicht schlecht, Bombe, aber Dixie auch nicht. Und der Guru Dings und so. Wer will das denn noch hören? Ich gehe zu Dixie, nein, ich mag Penny. Was ist das, dein Guru? Ja, der Penny-Guru. Weil bei Penny fühle ich mich wohl, da steht das, was ich will, immer da, wo es steht. Da habe ich meinen Frieden beim Einkaufen. Aber wenn ich dann zu Dixie gehe, steht alles woanders. Ja, das sind die Befindlichkeiten. Oder ich mag meinen Mann, weil ich weiß, was ich an ihm habe. Da weiß ich, wo ich dran drücken muss, damit er was macht, was ich will. Da habe ich meinen Frieden. Ich will es nur mal so platt wie möglich ausdrücken. Und das Guru-Geschäft ist nicht besser. Die ganzen Ashram-Lehen, die sind nicht besser. Ob das da hier Alibaba und die 40 Räuber da, sei Baba auf der Flucht war oder irgendetwas. Die verkaufen dann irgendwelche Asche da. Was? Weil ich da die meisten Super sehe, die mich am meisten amüsieren. Reine Unterhaltung. Das sind die Dümmsten der Dümmsten, das sagt er. Ich kenne sie, die meisten kennen mich. Sucking Seekers. No one's more stupid than Sucking Seekers. Und die wollen saugen an allem. Die Energie im Ashram heute war ja wieder. Oh. Und ich bin wieder um die Wurst gelaufen, das Rennen. Ich habe immer mich auf Ramana konzentriert. Der sitzt da und das Lingam über die Kokosnuss heute war ja besonders krachend. dann stehen sie da drüben, dann läuft diese Sahne da raus, da die ganze Flüssigkeit, dann haben sie im Becher da. Oh. Das ist wunderbar. Da, es geht nicht besser zu inszenieren, der Scheiß. Was Menschen machen und herrlich. Wahnsinn. Für mich ist es. Also Fernsehen ist nichts dagegen. Oder? Ich meine, wenn es von der Position des Absoluten betrachtet, ist es reine Unterhaltung. Wenn du das natürlich von einem relativen Punkt, von einem suchenden, leidenden Suchers, der überall saugen muss, damit er ein bisschen auf der Palme bleibt. Dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Weil dann nimmt man alles, was man kriegen kann. Weil man hat ja... Dann nimmt man jede. Dann muss man nur noch wissen, wo die Brötchen am frischesten sind. Oder der Osho am meisten tanzt oder so. Frage. Welche dynamische habe ich am besten ge. Was? Frage, ja. Störfall. Störfrage. Ich höre mir Eckhart Tolle zum Schlafen ein. Also ich nehme mir nicht vor, dass ich schlafe, aber manchmal sagt er ganz interessante Sachen. Ich will dir den Tolle nicht wegnehmen. Nein, ich will ihn mir auch nicht wegnehmen. Manchmal sagt er Sachen, wo ich mir denke, wie kommt der jetzt da drauf? Ich meine, du kommst nicht drauf. Ich komme sicher nicht drauf. Ich meine, er ist wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen. Ja, vielleicht. Er hat nämlich eine Freundin. Und das ist Kim, die würde nicht erlauben, dass er darauf kommt. Weil die heißt Kim Eng. Kim Eng. Eine Freundin von mir auch, aber ich habe es nie so weit gebracht. Ich kannte sie eigentlich vorher, bevor sie zu Tolle. Aber Tolle hatte mehr Geld, weil man weiß, kleine Chinesen brauchen Geld. Es war, die war immer total geschäftstüchtig. Ich mag sie, aber das sind nun mal chinesische Gene. Bananengene. Die gehen immer nach der größten Banane. Das ist wirklich, Chinese ist Geschäftsmann, durch und durch. Das werden wir noch merken, was die Chinesen mit uns machen. Die haben keine Skrupel. Die machen, Geschäft ist alles. Ja, der Tolle ist ja durch seine Erleuchtung zum Banker geworden praktisch. Ne? Zum Banker, ja. Er hat eine Foundation aufgemacht. Er fondiert jetzt. Er geht demnächst in die Schweiz. Fondue. Eckhart Tolle. Ja, der geht in die Schweiz und macht ein Fondue auf. Er hat gemerkt, alles ist Käse. Und wo ist am meisten Käse in der Schweiz? Und wenn ich es heiß mache, läuft es sogar noch. Und dann drehe ich was drin und dann rein damit. Raclette heißt das. Raclette. Boah, mit Appenzeller oder so. Nein, das ist Weichkäse. Weichkäse? Walliser. Also Walliser. Das ist ein südlicher Kanton von der Schweiz. Nicht der Uri? Dort, wo das Matterhorn ist, das ist Wallis. Das Matterhorn. Das weiß ich schon was davon gehört. Ich kenne das Matterhorn. Da habe ich viel mit zu tun. Hat er doch schon gestellt. Ach, die war schon tot. Er hat ja keine Frage, er hat nur eine Stellungnahme gegeben. Stellungnahme. Ich habe mich mal wieder geirrt. Du hast dich geirrt. Ja, wie immer. Ja, es macht. Es ist okay, ja. Nee, ist nicht okay, aber es macht nichts. Ich finde es okay. Nee, ist nicht okay. Finde ich jetzt wirklich nicht okay. Nein, ich werde das jetzt nicht okay finden. Das ist deine Sache. Nee, nee, es ist nicht meine Sache, es gehört zu dir. Das wollen wir ihm jetzt nicht wegnehmen. Ne? Das braucht auch keiner. Wenn er einschläft bei Tolle, es ist eine gute Stellungnahme. Wenn er so in das Sterntor nach hinten tritt. Nee, das machst du jetzt so besser, oder? Ja, gesagt, nee, ich habe ein Video, da saß er da. Und diese Kraft ist jetzt, wenn du dich in ihr auffällst, für eine gewisse Zeit und die sich ein bisschen verlängert. Im Jetzt verlängert sich die Zeit. Dann öffnet sich hinter dir ein sogenanntes Sternentor, Stargate genannt. Und es verschluckt dich automatisch, wenn du einfach still bleibst. Ja, echt. Das kann man bei Einschlafen. Das verstehe ich dann. Nein, das war O-Ton. Das war jetzt O-Ton. Ist so. Eckart Tolle. Oh, was gut. Das war jetzt O-Ton Eva. Ja, und dann kommt so eine Musik dabei auch. Ich bin ein Fahrer. So einsteigen. Ich finde es gut, Sternentour. Ich glaube, er hat zu viel Sterntaler gesehen. Vorher. Oder zu viel Starbucks getrunken. Independence Day, oder? Nee, einer davor, glaube ich. Einen davor. Ja, das ist Poesie. Ach, ja. Das ist doch scheiße. Du musst das mal machen, musst bei deinem Freund sagen. Jetzt sei mal ganz still. Ich bin hinter dir. Jetzt geht das Sterntor aus. Du wirst jetzt ganz schwer. Verweile im Jetzt. Ein bisschen länger noch. Man muss sich die Worte mal. Oh nein! Man muss mal zuhören. Wenn du da ein bisschen länger im Jetzt verweilst. Dann dehnt sich das so aus. Was ich wirklich schlimm finde, ist, dass es schon Leute gibt, die im kleinen Kirchenkreis über den Tolle Seminare haben. Das weiß ich. Es gibt Botschafter. Tolle Botschafter. Ich verstehe es, weil da ist Geld drin. Es gibt tolle Seminare von anderen gehalten. In Paris auch. Da gibt es dann so, wenn ich da hinkomme, gerade den Tag vorher war dann eine Frau, die dann im Namen Tolles da ihre tolle Sitzung macht. Das ist ein Franchise-System. Ja, das ist ein Franchise-System. Ach, und dann kriegt er Geld davon. Na, er nicht, Ofre Wimpel. Die Ofra. Die hat alles in der Hand. Ach, oh nee. Das erinnert mich irgendwie so an vor 2000 Jahren. Das ist TM eigentlich so. So. Transzendentale Meditation in jedem Ort und schon ist Kriminalität weg und wir retten die Welt. Die neue Erde kommt jetzt. Die dehnt sich dann aus. Ich meine, es ist verrückt, wenn ihr ihn persönlich kennt, also wenn man ihn. Er ist ein netter Mensch. Es ist das Schlimme. Man kann ihm eigentlich gar nicht böse sein. Man möchte ihn eigentlich halten, so festhalten, so zusammenhalten, weil er ist so 1,85 Meter, aber so, als wenn er so 1,50 Meter Ding ist. Oder so. Irgendwas. Er wirkt viel kleiner als er ist wirklich groß. Ja. Nein, er ist 1,85. Doch. Er ist größer als ich und ich bin schon über 1,80. Echt? Ja. Ich er, ist, in jeder Richtung größer als ich. Länger vielleicht. Länger, breiter, größer. Nee, das liegt an den Volundern. Nein. Die Strecken. Es liegt. Nein. Das Volundern-Strecken. Das liegt an den Volundern. Der Ausschnitt. Ja, und die Offner, die sponsert ihn? Oder was macht die? Die hat doch die Power of Now erst herausgebracht und so groß gemacht. Ne? Und die verspricht sich da. Wir sehen halt, die kauft den. Was immer die kauft, was immer die vorstellt, wird zum Seller, Bestseller. Bist du. Kein Ding. Jeder will in ihre Sendung und jeder möchte von ihr von hinten geschoben werden. Die arme Alkoholikerin. Nein, die haben ja keine Schuhe gezeigt, das war alles. Handtasche. Ah. Nee, die Tasche. Eine Tasche, sorry. Eckart hatte ihr Schuhe versprochen, weil sie zuerst gekommen ist und dann haben sie eine Tasche nicht verkaufen wollen. Ach, echt? Nicht gezeigt. Dann hat sich die ganze Schweiz bei ihr entschuldigt. Ach nee. Aber echt, der Botschafter sogar in Amerika. Ach, die Schweizer sind ja blöd. Die sind, ja, die sind, es sind solche Einwichser, sag ich dir. Ja. Wenn die aber vielleicht Geld da liegen hat oder was Quatsch weiß ich. Die. Oder weil wenn die in ihrer Sendung sagt, Schweiz ist... Scheiße? Nein, nicht nur Scheiße, sondern anti... Rassistisch. Weil sie ist ja schwarz. Dann ist natürlich die Schweiz wieder faschistisch und das natürlich... Oh Gott. Weil die hat eine Wahnsinn. Das ist die reichste Frau der Welt. Oh, okay. Die war bei ihrer Freundin, bei dieser Sängerin. Die hat ja an diese Schweizerin gemacht. Tina Turner. Da war sie halt die Frau. Frauenpower. Das ist nicht so schön. Women's Lips. Ja. Ich habe auf deiner Homepage das Wort Nahtoderfahrung gelesen. Nicht mehr. Wenn du jetzt guckst, gibt es das nicht mehr. Oder dann habe ich es gehört, glaube ich, in so einem Vortrag oder YouTube. Nein, es gab, glaube ich, beim Interview in Österreich da. Ach so, ja, genau. Also, und was war da? Keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden, aber gut, darum geht es ja. Ich habe es nicht verstanden. Ich auch nicht. Okay. Doch, du hast gesagt, es war nicht so lustig im ganzen Krieg. Erstmal was? Nicht so lustig. Im Krieg? Die Schmerzen und diesen Bieren, diesen Witzen, weiß ich was. Nein, ich habe von der Kübler-Ross gesprochen wahrscheinlich. Nein. Nein, aber meistens spreche ich über Kübler-Ross, wenn Nahtoderfahrungen kommen. Ja, ich sage aber nur, meistens sage ich über Kübler-Ross. Jetzt mach mich hier nicht fertig. Du bist ja noch schlimmer als die Eva. Da haben sie ja zwei getroffen hier. Das springt so rum, hin und her da. Ich habe gesagt, meistens, wenn ich über Nahtoderfahrungen spreche, spreche ich über Kübler-Ross. Das hat mit dem Interview gar nichts zu tun jetzt. Weil du nicht von dem gesprochen hast. Ach so. Nee. Ich spreche jetzt drüber. Etwas länger. Jetzt dehnst du etwas länger. Jetzt dehne ich das auch ein bisschen aus. Jetzt dehne ich es ein bisschen aus. Mit dem Sternentor. Damit du im Sternentor verschwindest. Nein, das ist eine wunderbare Sache, weil die hat sich bestimmt 40, 50 Jahre damit beschäftigt, mit dem Nahtod und Tod und was dann kommt. Und natürlich hat man bei ihr angenommen, dass sie bestimmt keine Angst hat vom Tod. Und genau das Gegenteil war, die letzten zwei Jahre ihres Lebens war die Hölle. Die hat so viel Angst und Dings gehabt, die ist fast verrückt geworden. Genau die sich damit, und wo man wirklich angenommen hat, und die hat Bücher geschrieben, dass man keine Angst und Leute interviewt, was dann wäre und das Ganze, dass da wirklich nichts passiert und so. Und gerade sie war es die Hölle die letzten zwei Jahre. Es gibt keine Vorbereitung für irgendwas. Du weißt nie, was dann und dann passiert und wie das Ding sich dann verhält. Wunderbar, ich finde es herrlich. Es gibt keinen, der irgendwas beherrschen kann. Und die hat es wirklich probiert. Wahnsinn! Dazu hätte ich wirklich gerne Aussagen gehabt, in dem Sinne, ich hatte einen Kollegen, der auch den Allweisen. Jetzt hast du aber Pech gehabt. Na, jetzt machen wir. Jetzt, was hat dein Kollege? Der der war in Indien, hat alle Meister gekannt, hat er eben von denen erzählt und vom Loslassen und all diesen Geschichten. Und dann hat er selber sein Leiden gehabt, erst mit über 60, noch relativ jung, und war im Spital und hat dort wirklich noch gefleht, sagt mir, wie lasse ich los. Und hat aber alles gewusst, was man darüber quasi wissen kann. Ja, und hat nicht geholfen. Ne? Ja, sag ich doch. Ja. Tja. Da gibt es wirklich keinen Ausweg. Also eine andere Geschichte ist von einem Freund in Holland, der war todkrank, Krebs und so, der war schon, der hat alles akzeptiert, sterben, da habe ich ihn besucht, da hat er gelingt, Karl, ja, was soll's, ich bin schon da, wo Brahman, ein Augenzwinkern ist eine Ewigkeit, was kümmert mich der ganze Scheiß. Vollkommen gelassen, vollkommen akzeptiert, er war eigentlich schon tot. Und dann kamen die Ärzte wieder und haben ihn wieder aufgerüttelt und ihm versprochen, dass er vielleicht bei der Operation, wenn er das macht, noch 5 Jahre mehr oder diese ganze Scheiße, die dann kommt. Und erst hat er gar nicht reagiert. Dann kam noch die Familie und dann irgendwie hat, ach, damit sie vielleicht mal ruhig sind, hat er mal zugehört und hat sich dann darauf eingelassen. Und auf einmal kam der ganze Scheiß wieder, die Hoffnung. Und dann kommt, allein, das habe ich da, das Vater, was mache ich mit meinem Auto jetzt? Wer zahlt die Versicherung? Was ist mit dem Ding? Die ganze Besorgung, die ganze Scheiße kam wie ein Schwamm in ihn rein. Alles wieder aufgelöst. Er war total trocken vorher. Und diese Trockenheit von rein, was auch immer, Brahman sein, schon jenseits von Gut und Böse, kam wie eine Welle von Sorgen und was. Allein weil Zukunft wieder da war. Weil irgendwas, Finanzamt. Was mache ich da? Swado. Ich sagte, es war Wahnsinn. Und vorher, das ist fair. Es sei, ich finde es super, es gibt keine Garantie. Es gibt keine Möglichkeit, da rauszukommen. Auch wenn du schon im Brahman-Bewusstsein bist, wo ein Augenzwinkern eine Ewigkeit ist, da kommt so ein Doktor und zieht dich wieder raus. Wie lange hat er noch gelebt? Ja. 1-2 Jahre? Irgendwas. Ist doch egal. Ja. Willst du das jetzt irgendwie noch ausschlachten? Du willst wissen, ob du den Doktor trauen kannst. Nein. Da kann ich dir beruhigen, du kannst nicht. Nee. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Glaub denen kein Wort. Genau. Noch niemals lass sie rein. Geh nicht hin. Geh nicht hin. Genau. Ja. Stirbst du nicht hin? Nö. Du hast auch da keine Chance. Das sind Hunde. Ja. Aber mach mal. Doc. Die versprechen dir irgendeinen Scheiß da. Aber das zeigt, es gibt wirklich kein Impfung. Das ist also wirklich brutal. Was sag ich denn die ganze Zeit? Ja, also, kannst du wiederholen. Ich sage immer Herzkapitel. Denkt man. Vielleicht. Ja, ich liebe die Geschichten. Auch von, es gab den Meher-Baba. Kennt ihr einen Meher-Baba? Der hat 40 Jahre nicht geredet. Der hat eine Tafel gehabt, ein ABC hat er immer die Buchstaben und da hat ein Übersetzer, der hat das ausgesprochen, was er gezeigt hat. Die letzten 10 Minuten seines Lebens hat er wieder angefangen. Der letzte Satz, den er gesagt hat, wo ist das scheiß Taxi? Auf dem Weg zum Krankenhaus, er musste unbedingt so ein Notfallding. Ja, es musste schnell gehen. Er wollte unbedingt weg. Das platzt da. Wo ist das Scheiß-Taxi? Die letzten 10 Minuten hat er seinen ganzen 40 Jahre in die Tonne getreten. Herrlich. Dann ist er gestorben danach. Die Existenz ist so hinterhältig und die lässt keinen durchkommen. Ah, super. Das ist eine Pointe. Toller Abschluss. Meha, Baba. Meha. Herrlich. Ja, ist das nicht. Es tröstet jetzt zwar nicht, aber soll auch nicht. So, meine Damen und Herren, liebe Freunde der Nachtmusik. Liebe Neger. Ja, liebe Damen und Herren, liebe Neger, das wäre noch ein. Das wäre wirklich Heinrich der Wagenbrecht. Ohne Räder fährt er nicht. lache mir einen Ast. Ja. Ja, noch irgendwas, was ich durcheinander bringen kann? Alles fertig? Ja. Ja, da du dich jetzt bei der Verantwortung ziehen möchtest. Ich will gar nichts. Gibt es denn irgendjemanden, den du noch... Ich würde sagen, guck in den Spiegel morgen früh, dann siehst du ihn. Guck in deine Augen und du siehst den Verfolger. Wer macht Karls Urlaubsvertretung? Das ist eine gute Frage. Tja, die Putzfrau. Das ist ein Jahr in der Ewigkeit. Okay, und dann fängst du wieder an. Ich verspreche keine gar nichts. Ich verspreche gar nichts. Ich geh mal erst mal. Du gehst erst mal davon aus, ja. Da gehen wir jetzt erstmal von aus. Ja, wir gehen jetzt raus. Raus, davon gehen wir jetzt raus. Okay, dann kommt. Wenn er kommt. Nehmt es nicht persönlich, wenn er kommt. Das könnte er zwar nicht, aber. Die Aufforderung schon viel zu fest. Alles klar. Okay. München, ahoi. Ciao.